Achtung, Achtung! Wir rufen Kaffeekränzchen. Der Kuchen ist angebrannt. Schon einmal hier und damals las ich als Schlagzeile der Berliner Zeitung: David Hasselhoff ist hier und er rettet die Mauer. Das gab mir zu denken. Warum David Hasselhoff? Warum die Mauer? Was ist da noch? Ich kam, glaube ich, 91 das erste Mal nach Berlin und die Mauer war schon weg. Ich habe sie nie gesehen. Es war eigentlich alles schon weg. Ich habe mich auch nie wirklich darum gekümmert. Es ist heute mal Zeit. Ich habe mich gefragt, was blieb übrig von dieser Mauer? Was gibt es noch? Ich habe mich auf die Suche gemacht. Mich hat interessiert, wie tönt die Mauer? Wie klingt sie? Wie klingen die Überresten? Da, wo jetzt Mauer ist oder Mauer war, da ist jetzt Weg. Und dieser Weg, ja, dieser Weg, haha, was ist passiert mit diesem Weg? Oh, ich drehe ja mir Kuh rum, Scheiße. Ja, egal, das kann man ja doch auch schneiden. Auf jeden Fall habe ich mit Hilfe eines Fahrrads und einem alten Wischerbesen, den ich mit Piezo-Sensoren bestückt habe, mich auf den Weg gemacht, die Mauer abzufahren. Heutzutage ist das relativ einfach, weil es gibt einen super, super ausgeschilderten Mauerweg. Es gibt Apps fürs Handy. Es gibt tonnenweise Sachen, die uns Verbleib der Mauer sichtbar machen. Nun ja, ich habe begonnen in der Nähe Neukölln, Sonnenallee. Ich bin raufgeradelt Richtung Eastside Gallery, wo eben unser besagter David Hasselhoff gespielt hat. Dann rüber Brandenburger Tor. Insgesamt sind es 148,6 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall ziemlich viel für einen, der nicht so oft mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und es wäre eigentlich zu schaffen, in, sage ich mal, 11, 12 Stunden, wenn man ein bisschen cooles Fahrrad hat und so. Ja. Auf jeden Fall habe ich meinen Zoom hinten dran geschnallt. Ich bin dann losgefahren und habe die Oberfläche der Mauer aufgenommen. Ich habe einen Beat gesucht, einen Rhythmus der Stadt, einen Rhythmus der Mauer, die Oberfläche der Mauer, wenn sie vorhanden war. Dann habe ich versucht, an gewissen Punkten, die mir wichtig waren, ein paar Sachen aufzunehmen, Field Recordings, ja, halt so das Übliche, was man so macht bei der Radiosendung. Ist das spannend oder nicht? Ich muss sagen, ich habe mir das wesentlich klangvoller vorgestellt, diese Mauer. Die war leider nicht so klangvoll. Egal. Was Sie nun hören, ist die Mauer. So enttäuscht von dieser Leere, dieser Mauer, von dieser unrhythmischen Geschichte meines Surface Scanners, den ich da gebastelt habe. Ich versuchte es also andersweitig. Diesmal im Äther, der Äther, magnetische Wellen. Eine Mauer. Wie war das damals? Ostwahn hatten die Westleute, die Westwahn hatten die Ostleute. Die müssen wissen, was zu tun ist. Thank you. Schauen wir mal, was ich da gefunden habe. Interessant oder nicht? Wir sind gespannt. Nancy, bravo! Nancy, bravo! Nancy, bravo! Es folgen Mitteilungen 4. Währungs-CSO. Neuen Währungsgruppen. Achtung! Währungs-CSO. Neuen Währungsgruppen. Nancy, bravo! 8. Nancy, bravo! Nancy, bravo! Es folgen Mitteilungen 4. Währungs-CSO. Währungs-CSO. Neuen Währungsgruppen. Achtung! Währungs-CSO. Neuen Währungsgruppen. 4, 6, 8, 4, 3. Im Südwesten der Stadt, eigentlich schon in Potsdam, steht ein weiteres Überbleibsel der Mauer. Komisch eigentlich, denn es ist das Gegenteil einer Mauer. Eine Brücke, nicht weniger Brücke. Am 10. Februar 1962 fand hier ein erster Agentenaustausch statt. Ein amerikanischer Pilot gegen einen Sowjetspion. Sie umfassen die gesamte Planung für die Stationierung der Raketen. Das gelingt Ihnen nicht zuletzt deshalb, weil er ein hoch angesiedelter Mitarbeiter im Generalsekretariat ist, niemand schöpft Verdacht. Die Unterlagen sind hochbrisant, nur wenige haben Zugang. Er fotografiert die Dokumente in seinem Brüsseler Büro, bringt sie zurück, steckt die Filmrollen ein und nimmt sie mit nach Hause. Die HVA in Ost-Berlin teilt Rainer Rupp in Brüssel mit, wann und wo er den Kurier treffen soll. Trennung 06 33 finish 3 Trennung 08. Sie haben ein Telegramm fertig gemacht, ein verschlüsseltes, und haben per Funk, per einseitigen Funk, die Treffvereinbarung, also den Tag, den Ort und die Uhrzeit bestätigt. Topas hat die Benachrichtigung erhalten und er entschlüsselt sie. Er macht sich auf den Weg ins nahegelegene Antwerpen. Dort soll er in einem Restaurant im Zentrum der Stadt den Kurier Heinz Schmidt treffen. Dann ist er. Aber auch hier kein Empfang von spannenden Klängen. Thank you. Sendung von Flo Kaufmann, Bricolage Universal für Radio Picknick. interessant fand ich noch, dass das Abtasten des Bodens und das Absuchen des Äthers relativ gleich klang. Ein helles Knacken, Rauschen, irgendwie kann man damit machen, was man will, schnell oder langsam. Es findet sich kein Rhythmus, keine Melodie. Oder ich suche einfach an der falschen Stelle. Ich bin ratlos. Was soll ich tun? Ich habe vieles versucht. Gepitcht, gestretched, ge-EQ'd, alles Mögliche. Einfach langweilig. Fazit. Meine Beine schmerzen. Die Batterien des Aufnahmegerätes sind leer. Und eigentlich bin ich nicht fündig geworden. Die Mauer ist weg. Die geheimen Sender auch, und ich habe es nicht geschafft, spannende Klänge zu extrahieren. Passt eigentlich ganz gut, wenn der Hoff auf einem Mini-Disneyland aus Beton nach Frieden sucht. Ich suche nach Klang. Gute Nacht. Six.